Gorbatschow kehrt vorzeitig in die Sowjetunion zurück. Gestern war sein großer Tag in New York und überwiegend positiv sind auch die westlichen Reaktionen auf seine Ankündigung. Er wird in den nächsten 2 Jahren die Sowjetarmee um 500.000 Mann verringern. Er wird die Panzer aus der DDR, aus der Tschechoslowakei und aus Ungarn abziehen. Kleines Presseecho in heute Mittag. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung schreibt, Gorbatschow bleibt der Mann, der die Welt in Erstaunen versetzt. Und Ruhrnachrichten Dortmund, Sensationelleres ist vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen lange nicht, wenn überhaupt jemals, angekündigt worden. Bild-Zeitung, hat Gorbatschow mit der Wirtschaft und den Nationalitäten nicht schon Ärger genug? Und neue Osnabrücker Zeitung, Gorbatschow demonstriert damit, dass eine Position in der Sowjetunion und im Ostblock stärker ist, als zuletzt vermutet wurde. 2 Stimmen aus dem Ausland. Gorbatschows Bereitschaft bietet den Vereinigten Staaten einen riesigen strategischen Spielraum, bringt aber auch für George Bush einige harte taktische Herausforderungen, so die Washington Post. Und schließlich die Berner Zeitung. Der Kremlführer verspricht nicht nur Ost-West-Entspannung, er praktiziert sie auch. Solche Gesten vermisst man beim westlichen Verteidigungsbündnis. Soweit einige ganz wenige Pressestimmen zu diesem Thema. Am Telefon jetzt Christoph Bertram, diplomatischer Korrespondent der Zeit. Herr Bertram, wie andere Westpolitiker hat auch NATO-Generalsekretär Werner gleich Euphorien gedämpft und vom immer noch vorhandenen Ost-West-Ungleichgewicht gesprochen. Wenn also jetzt, wie es Gorbatschow angekündigt hat, sowjetische Truppen, wenn Panzer abgezogen werden, ist denn dann der Warschauer Pakt im konventionellen Bereich immer noch so weit überlegen? Zahlenmäßig ja. Er hat natürlich die Überlegenheit des Warschauer Pakts in der Zahl der Panzer, der Artillerie und ähnlicher, auch für Angriffe sehr geeignete Ausrüstung nicht beseitigt. Das soll ja auch die Aufgabe der Verhandlungen sein, die hoffentlich Anfang nächsten Jahres zwischen Warschauer Pakt und NATO im Rahmen der KSZE in Wien beginnen. Aber er hat die Diskrepanzen erheblich verringert oder wird sie verringern, wenn dieses Vorhaben in den nächsten 2 Jahren ausgeführt wird. 500.000 Mann sollen abgezogen werden aus der DDR, aus der Tschechoslowakei und aus Ungarn. Können Sie mir sagen, wo könnte denn am meisten abgezogen werden? Wie sind die Stationierungsverhältnisse? Na, die 500.000 Mann beziehen sich auf die gesamte Rote Armee, also nicht nur auf die in Osteuropa stationierten sowjetischen Soldaten. Denken Sie daran, dass allein in der DDR etwa 380.000 Mann bei den Bodentruppen der Sowjets sind. Und zwar sind die Zahlen anderswo kleiner, aber das sind eine Riesenanzahl von bewaffneter Macht, die Sowjetunion in Osteuropa hat. Und auch die Zahl der Panzer liegt heute bei etwa 8.000 bis 9.000 der sowjetischen Panzer. Also wenn man da 5.000 Panzer ausrangiert, bleibt immer noch eine ganz erkleckliche Zahl. Aber es wird wohl kaum Protest zu erwarten sein aus den Staaten, aus denen die bewaffnete Macht der Sowjetunion sich in welchen Zahlengrößen auch immer zurückzieht. Oder sehen Sie das anders? Ja, vielleicht nicht aus der Bevölkerung, aber das wird auch den Regierungen in diesen Ländern nicht ganz leicht gefallen sein. Nun haben zwar die Ungarn und auch die tschechische Führung öffentlich darauf hingewiesen, dass es ihnen nichts ausmachen würde, wenn sowjetische Verbände abziehen würden. Die DDR hat eine solche Äußerung nicht getan. Und da geht es wahrscheinlich ähnlich so wie manchem im Westen. Die Regierungen sind da etwas besorgter, wenn sie ein solches Signal aus Moskau bekommen, ähnlich wie die Regierungen bei uns besorgt wären, wenn die Vereinigten Staaten nun plötzlich eine einseitige Reduzierung ihrer Truppen in Europa ankündigen würden. Trotzdem ist ja in einigen Ostblockstaaten, vor allem gerade in der DDR, es gibt da so Honecker-Zitate vom Gequake aus Moskau, in einigen Ostblockstaaten doch deutlich geworden, dass der Sache mit der Perestroika dort nicht so viel zugetraut wird. Jetzt ziehen Soldaten ab, das heißt, die Sowjetmacht fehlt dann im Alltagsbild. Könnte das möglicherweise vorhanden? Nein, man weiß noch nicht, wie viele Soldaten tatsächlich aus der DDR abgezogen werden. In der DDR stehen heute 11 Panzerdivisionen der Sowjetunion. Also selbst wenn alle 6 aus der DDR abgezogen würden, die sechs, die jetzt Gorbatschow angekündigt hat, blieben immerhin noch 5 stehen. Aber er wird sie gewiss nicht alle aus der DDR abziehen. Dies ist eine Ausdünnung, aber kein völliger Abzug. Und man muss unterscheiden zwischen den ideologischen Schwierigkeiten im Verhältnis zwischen Ostberlin und Moskau und den militärischen Erwägungen. Ich glaube nicht, dass die Regierung der DDR hier entschiedene Einwände vorgebracht hat. Zumindest sind diese Einwände offenbar, wenn sie denn vorgebracht worden sind in Moskau, nicht ausreichend gewesen, um diese Entscheidung zu verändern. Die Kollegin Richardson aus Brüssel hat gerade gesagt, jetzt geraten doch etwas die NATO-Außenminister, die dort sich gerade bei ihrer Herbsttagung treffen, ein bisschen unter Zugzwang. Können die oder ist es denn möglich, dass die sich so schnell auf eine Antwort, auf eine Reaktion, offizielle Reaktion auf die Gorbatschowschen Vorschläge einigen können? Ich glaube, die Rede von Gorbatschow wird 2 Wirkungen haben. Die eine, die NATO muss nun endlich zu Pott kommen mit ihren Überlegungen, wie denn ab Anfang des nächsten Jahres mit der Sowjetunion und den osteuropäischen Staaten über die Herstellung eines, wie es heißt, Verhältnisses regionaler Stabilität verhandelt werden muss, wie also ein wirkliches Gleichgewicht geschaffen werden muss. Bisher sieht die NATO nicht so gut aus mit ihren Vorbereitungen. Jetzt muss sie nun wirklich damit ernst machen. Selbst NATO-Generalsekretär Wörner, der in der westlichen Allianz sicher nicht zu den Friedenstauben zählt, nannte Gorbatschows Angebote zum Auftakt der Herbsttagung der NATO-Außenminister in Brüssel ermutigend. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher ist da schon hoffnungsvoller. Seiner Ansicht nach eröffnet die Initiative Gorbatschows ein neues Kapitel in der Geschichte der Abrüstung. Daran schreibt auch die NATO mit, denn sie hat sofort mit eigenen Abrüstungsvorschlägen an die Adresse des Warschauer Paktes geantwortet. Aus Brüssel berichtet Irmtraut Richardson. Die Bewertung der Gorbatschow-Rede vor der UNO-Vollversammlung nahm denn auch heute einen großen Teil der Beratungen bei dieser Herbsttagung der NATO-Außenminister ein. Dazu Hans-Dietrich Genscher. Bei den heutigen Beratungen sind auch die gestrigen Erklärungen von Generalsekretär Gorbatschow gewürdigt worden. Sie sind durchweg und ohne jede Ausnahme positiv bewertet worden. Das gilt sowohl für die Erklärungen, die er abgegeben hat zur künftigen Entwicklung der West-Ost-Beziehungen, zur inneren Entwicklung in der Sowjetunion, aber auch zur Abrüstung und hier insbesondere die Mitteilung über die Entscheidung der Sowjetunion, einseitige Schritte zum Abbau der sowjetischen Überlegenheit vorzunehmen. Das geht exakt in die Richtung, die das westliche Bündnis mit seinem heutigen Vorschlag vorzeichnet. Und wir sind der Meinung, dass diese Erklärung ein bedeutender Schritt nach vorn ist. Hier kann ein wirklich neues Kapitel in der Geschichte der Abrüstung aufgeschlagen werden. Diese Maßnahmen sind also ein Schritt zum Abbau sowjetischer Überlegenheit und damit ein weiteres Mal ein Ausdruck der sowjetischen Bereitschaft zu asymmetrischen Schritten, wie wir das ja auch schon bei dem INF-Abkommen festgestellt haben. Einseitig abrüsten, dazu werden die Staaten des Warschauer Paktes in ganz besonderem Maße bei den konventionellen, also nicht nuklearen Streitkräften aufgefordert. Das machen die heute von der NATO veröffentlichten Vorschläge zur konventionellen Abrüstung in Europa deutlich. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow hat mit seiner Abrüstungsinitiative im konventionellen Bereich für Überraschung gesorgt. Nach den ersten euphorischen Äußerungen in Ost und West beginnt die Phase des Nachdenkens über Gorbatschows Vorstoß. Die japanische Zeitung Asahi Shimbun schreibt, der Vorschlag betrifft die konventionellen Streitkräfte, deren Abbau ein zentraler Punkt in den künftigen Abrüstungsverhandlungen sein wird. Und Gorbatschow hat gesagt, dass er sie einseitig zurückziehen wird. In den vergangenen 3 Jahren hat der Warschauer Pakt den Westen praktisch in jedem Jahr gedrängt, statt des bloßen Abbaus taktischer Nuklearwaffen auf beiden Seiten die konventionellen Streitkräfte um je 500.000 Mann zu reduzieren. Aber Fortschritte auf diesem Gebiet wurden behindert durch das Konzept der Reziprozität, was bedeutet, dass beide Seiten in gleichem Tempo vorgehen müssten. Vor 3 Jahren hatte Gorbatschow versucht, die ausweglose Lage durch eine einseitige Ankündigung eines Moratoriums für Atomversuche aufzubrechen. Er tat es in der Hoffnung, dass die Vereinigten Staaten folgen würden. Das aber geschah nicht. Die italienische Zeitung La Stampa sieht Gorbatschows Vorschläge unter werbepsychologischen Aspekten. Was Gorbatschow in spezifischer und technischer Hinsicht über die einseitige Reduzierung der sowjetischen Arsenale gesagt hat, wird als geschickter Propagandazug in die Akten gehen. Auf dem sumpfigen Gebiet der konventionellen Waffen hat er in Wirklichkeit viel weniger nachgegeben, als er bald sowieso dem neuen Präsidenten Bush nachgeben muss, um mit diesem ein wahrhaftiges strategisches Gleichgewicht zu realisieren. Der Jahrestag der Menschenrechtscharta ist auch der Anlass für den Besuch des sowjetischen Bürgerrechtlers Andrei Sacharow in Paris. Er wird dort morgen an einer Feierstunde teilnehmen, ebenso wie der Vorsitzende der verbotenen polnischen Gewerkschaft Solidarität, Lech Wałęsa. Sacharow gab am Morgen in der französischen Hauptstadt eine Pressekonferenz und von dort berichtet Hans Woller. Gestern Nachmittag klingelten in den Pariser Büros der internationalen Presse die Telefone. Am anderen Ende der Leitung die sowjetische Botschaft mit der Information, wir haben morgen um 11 Uhr Monsieur Sacharow zu einer Pressekonferenz bei uns. Ein Vorgang, der noch vor 2 Jahren undenkbar gewesen wäre. 7.45 Uhr 1945 heute Morgen landete der Friedensnobelpreisträger nach einem mehrwöchigen USA-Aufenthalt aus Boston kommend in Paris. 3 Stunden später saß er dann in den Räumen der sowjetischen Botschaft auf dem Podium, flankiert von einem anderen Ex-Dissidenten und 3 offiziellen Botschaftsvertretern, die sich gemeinsam den Fragen der Presse stellten. Nach einem Appell an die UdSSR, alle freiwilligen Hilfskräfte aus dem Westen in die Katastrophengebiete Armeniens einreisen zu lassen, sprach Sacharow ausführlich über die Perestroika, die der Westen, so der Physiker, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen sollte. Gleichzeitig gab er aber zu bedenken, dass sie kein unumkehrbarer Prozess sei und wies auch auf 2 Phänomene hin, die ihn in jüngster Zeit beunruhigten. Zum einen seien dies Kompromisse, die die Regierung momentan mit Kräften eingehe, die gegen die Perestroika sind. Zum anderen der Hang zur persönlichen Macht bei Michail Gorbatschow, den er aber im gleichen Atemzug als außergewöhnlichen Mann apostrophierte. Gorbatschows New Yorker Ankündigung einer sowjetischen Truppenreduzierung um 500.000 Mann nannte Sacharow den Beginn eines Prozesses von kolossaler Bedeutung. Die Menschenrechte in der UdSSR betreffend, sagte der dreifache Lenin-Preisträger wörtlich, ich finde, dass es in diesen Fragen in der Sowjetunion große Fortschritte gegeben hat, größere Fortschritte, als wir erwartet hatten. Aber es bleibt auch noch viel zu tun. Will heißen, in der UdSSR sitzen nach wie vor politische Gefangene hinter Gefängnisgittern oder in psychiatrischen Anstalten und ihre Befreiung ist eine der beiden Bedingungen, unter denen Sacharow für die Abhaltung einer internationalen Menschenrechtskonferenz in der Sowjetunion plädierte. Die 2. Vorbedingung, der vollständige Abzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan. Andrei Sacharow ist momentan nicht der einzige Friedensnobelpreisträger, der sich in der französischen Hauptstadt aufhält. Vor knapp einer Stunde ist auch Lech Wałęsa, der Vorsitzende der verbotenen Gewerkschaft Solidarität, in Paris eingetroffen. Ebenso wie Andrei Sacharow ist er von Präsident François Mitterrand eingeladen worden, an den Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der Erklärung der Menschenrechte vor der UNO teilzunehmen, die morgen Nachmittag am Trocadero stattfinden und bei denen außerdem Hortensia Allende, der brasilianische Bischof Dom Helder Camara und der Generalsekretär der Vereinten Nationen Pérez de Cuellar anwesend sein werden. Heute Abend schon dürfte es zu einer ersten Begegnung zwischen Sacharow und Wałęsa kommen, wenn beide nämlich, wie zu vernehmen ist, von Frankreichs Premierminister Michel Rocard empfangen werden. Eine Begegnung, die der polnische Dissident und Wałęsa-Berater Adam Michnik in einem Beitrag für die Tageszeitung Libération heute mit den Worten kommentierte, man könnte meinen, die Zeit der erfüllten Träume sei angebrochen. Über die beiden Ereignisse unter Stalin und Brezhnev sind bis heute keine genauen Zahlen bekannt. Die sowjetische Presse hat über sie weder damals noch heute ausführlich berichtet. Die Generalsekretäre haben es nicht für nötig gehalten, sich an den Ort der Katastrophe zu begeben. Michail Gorbatschow dagegen brach seine Auslandsreise ab, begab sich in die am schwersten betroffenen Städte, sprach mit den Menschen auf der Straße und nahm die Leitung der Hilfsmaßnahmen persönlich in die Hand. Die Medien der UdSSR berichten detailliert und offen über die nationale Katastrophe. Die Sowjetunion richtet Hilfeersuchen an die ganze Welt und akzeptiert dankbar, wie es heißt, zum ersten Mal die Hilfe der US-Regierung und sogar Israels, mit dem es keine diplomatischen Beziehungen hat. Selbst bei der Katastrophe von Tschernobyl hatte man nur eine private Hilfsaktion des amerikanischen Geschäftsmannes Armand Hammer annehmen wollen und nur zögerlich ausländische Experten an den Unglücksreaktor gelassen. Aber auch die spontane, fast beispiellose Hilfsbereitschaft der gesamten Welt zeigt ein gewandeltes Verhältnis zur Sowjetunion. Dass der amerikanische Präsident Ronald Reagan sich in Washington in die sowjetische Botschaft begibt und öffentlich seiner Betroffenheit Ausdruck gibt, ist auch ein Politikum. Gorbatschows Außenpolitik trägt auch hier Früchte. Die schnelle und weitgehend unbürokratische Abwicklung dieser internationalen Hilfsaktion durch die sowjetischen Behörden ist aber auch ein Beweis dafür, dass die Politik der Perestroika intern bereits weiterentwickelt ist, als manch ein Beobachter bisher wahrhaben wollte. Die UdSSR hat sich nach außen geöffnet und scheut sich auch nicht mehr, in ihrer eigenen Presse und damit auch für das Ausland umfassend und kritisch über Katastrophen im eigenen Land zu berichten. Dabei wird auch nicht unterschlagen, dass vor allem in den Republiken noch vieles im Argen liegt. Trotz des sichtbaren nationalen Konsenses über die notwendige Hilfe für Armenien werden auch Stimmen zitiert, die auf Mängel der Verwaltung hinweisen, die zunächst ein Chaos bei der Organisation der Hilfsmaßnahmen ausgelöst haben. Die beiden Flugzeugabstürze sind ein Beweis dafür, dass die Organisationsstrukturen nicht nur in Armenien durch die Katastrophe völlig überfordert sind. Generalsekretär Gorbatschow hat zum Abschluss seiner zweitägigen Reise in das Erdbebengebiet diesen Punkt noch einmal besonders hervorgehoben und die Anspannung aller Kräfte gefordert. Aber trotz allem, wie die gesamte Sowjetunion einschließlich ihrer Führung auf die Tragödie in Armenien reagiert, zeigt nicht nur einen veränderten politischen Stil, sondern eine grundlegende politische Haltung. Die Perestroika, Gorbatschows Reformpolitik, ist zu einer Realität geworden. Ohne sie wäre das Ausmaß der Tragödie noch grauenvoller und man würde davon sogar kaum etwas erfahren. Sowjetbürger erlebten in der abendlichen Nachrichtensendung des Fernsehens einen sichtlich bedrückten Staats- und Parteichef, der zunächst nur von einer grenzenlosen Tragödie sprach. Etwas Ähnliches wie hier, so Gorbatschow zum sowjetischen Fernsehreporter, habe ich noch nie gesehen. Und es fällt mir schwer, mit Ihnen darüber zu reden. Das armenische Volk ist tapfer, meinte Gorbatschow. Doch dann erregte er sich zusehends vor der Kamera über solche Nationalisten, die noch während der tragischen Ereignisse ihren Kampf um Bergkarabach fortsetzten. Gorbatschows Warnung an solche, wie er sagte, politische Abenteurer und korrupte Elemente waren ein erster Hinweis darauf, dass trotz der Katastrophe die nationalen Spannungen im Kaukasus noch weiter wirken. Kritisch äußerte sich der Parteichef auch über, so wörtlich, Provokateure, welche die tragischen Konsequenzen des Erdbebens nutzen, um eine Atmosphäre der Instabilität zu erzeugen. Namentlich erwähnte er Gerüchte, denen zufolge armenische Kinder nach Russland verbracht werden sollten oder Armenier angeblich nach Sibirien umgesiedelt werden sollten. Schon bei seinem Besuch in den zerstörten Städten bekam Gorbatschow den ohnmächtigen Zorn der Bevölkerung zu spüren. Warum, so rief ein erregter Mann aus der Menge, hat unser Fachinstitut mit den vielen Wissenschaftlern das Erdbeben nicht voraussagen können? Als Antwort wies Gorbatschow darauf hin, dass es in der ganzen Welt keine sicheren Erdbebenprognosen gebe. Auf einen weiteren Zuruf über das möglicherweise unnötige Ausmaß der Zerstörung meinte der Parteichef, die Regierungskommission müsse jetzt prüfen, warum Häuser, die erst vor 3 Jahren gebaut wurden, alle eingestürzt seien, während die 4-stöckigen Häuser aus der Khrushchev-Zeit das Beben überstanden hätten. Zuvor war schon in der Presse der Vorwurf erhoben worden, dass die Architekten nicht die seismologischen Daten in dem erdbebengefährdeten Gebiet bei ihren Plänen berücksichtigt hätten. Verbündeten von der deutschen Anordnung überrascht und übergangen. Der Stoff der Tiefflüge bis zum 2. Januar werde nur aus Solidarität mitgetragen. Aus verteidigungspolitischen Gründen werde die Pause bei den Alliierten als zu lang empfunden und als sehr fragwürdig angesehen. Bei dem Absturz einer amerikanischen Militärmaschine in Remscheid waren am Donnerstag 6 Menschen getötet und über 50 verletzt worden. Staatssekretär Würzbach hatte danach den Stopp der Tiefflüge angekündigt, was nach Zeitungsberichten zu einem handfesten Krach mit Bundesverteidigungsminister Scholz geführt haben soll. Hier hat sich nicht zuletzt durch den spektakulären Auftritt von Kremlchef Gorbatschow vor den Vereinten Nationen das Bild über die Sowjetunion grundlegend gewandelt. Das ist auch die Ursache für eine Welle der Hilfsbereitschaft, die auch die Amerikaner ergriffen hat. Das berichtet Ulrich Schiller aus Washington. In ihren Kirchen suchen die amerikanischen Armenier Trost und Zuspruch. Unfähig freilich zu begreifen, warum ihr Volk immer wieder von Tragödien geschlagen wird. 800.000 Armenier leben heute in den USA, vor allem in Kalifornien und Massachusetts. Die größte Einwandererwelle kam nach 1915 ins Land, nach dem Blutbad, das die Türken angerichtet hatten. Jetzt haben sich armenische Kirchen und Gemeinden zu Zentren der Katastrophenhilfe organisiert. Medikamente, Bekleidung, Zelte, Spielsachen werden verpackt und auf den Weg geschickt. Doch sind die Hilfsaktionen keineswegs auf Armenier beschränkt. Ganz Amerika fühlt sich aufgerufen. Schon wurden über 10 Millionen Dollar an Spenden gesammelt. Freiwilligen Trupps aus Spezialisten für Erdbebenkatastrophen bestehend sind am Wochenende nach Armenien geflogen mit Spürhunden, hochsensiblem Suchgerät für noch lebende Opfer unter den Trümmern. Ärztegruppen sind ins Katastrophengebiet gegangen. Militärtransporter der Regierung schaffen Blutkonserven, Medikamente, medizinisches Gerät und Lebensmittel in die Sowjetunion. Und Präsident Reagan ist zum ersten Mal in die sowjetische Botschaft in Washington gegangen, um sich in das Kondolenzbuch einzutragen. Wir teilen euer Leid, schrieb er im Namen aller Amerikaner. Wogen der Sympathie, des Mitleids und der Hilfsbereitschaft fluten plötzlich hinüber in die Sowjetunion, die doch einst das Reich des Bösen genannt wurde. Und die Amerikaner wissen nicht, was sie mehr bestaunen sollen. Die Tatsache, dass die so lange verschlossene Sowjetunion eine große Katastrophe, anders als nach Tschernobyl, sofort in allen verfügbaren Details bekannt gemacht hat, oder mehr noch, dass sie ihre Tore für alle internationale Hilfe weit geöffnet hat und dankbar anerkennt und keinen Unterschied macht, woher die Hilfe kommt. Zeitungen und Fernsehen in den USA quellen förmlich über von Berichten, Kommentaren und Analysen, die allesamt eine plötzliche Veränderung der amerikanisch-sowjetischen Beziehungen staunend reflektieren. Zweifellos war es Gorbatschows Besuch in New York vorige Woche, der das Eis gebrochen hatte. Vor dem Hintergrund eines Präsidentschaftswahlkampfes der Oberflächlichkeiten nahm sich die groß angelegte Rede Gorbatschows vor den Vereinten Nationen wie eine Eröffnung aus. Mit Kennedy wird der dynamische Führer der Sowjetunion gar verglichen. Und dass er umgehend die Reise abbrach, um ins Katastrophengebiet zu fliegen, wurde dem Politiker Gorbatschow als Zug engagierter Menschlichkeit hoch angerechnet. Die Zeitung New York Times schreibt in einer längeren Analyse, nicht nur habe Gorbatschow alles Karikaturhafte eines Sowjetführers abgestreift, auch sein Land, die Sowjetunion, werde plötzlich komplizierter und wirklichkeitsnäher gesehen als in den Rambo-Klischees antisowjetischer Filme. Gorbatschows Abrüstungsinitiative gehen den Militärblöcken ihre Feindbilder verloren. Eine Diskussion über die Chancen eines neuen Ost-West-Verhältnisses. Redakteur Mikrofon ist Harald Weiß. Guten Abend. Als ich im Frühjahr dieses Jahres mit dem Physiker und Philosophen Karl Friedrich von Weizsäcker über die Chancen einer Friedenspolitik gesprochen habe, die diesen Namen auch wirklich verdient, gab er mir eine Antwort, die heute wie ein Vorblick erscheint auf die Rede des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow vor der UNO. Bevor wir über die neue sowjetische Außen- und Verteidigungspolitik und deren Auswirkungen auf die NATO diskutieren, möchte ich Ihnen einen kurzen Zusammenschnitt der Antwort Karl Friedrich von Weizsäckers vorspielen. Ich sage ja, der Dritte Weltkrieg ist wahrscheinlich. Das sage ich noch heute. Ich sage, die Katastrophe ist wahrscheinlich. Man soll sich nicht einbilden, deshalb, weil mal endlich ein gescheiter Mensch in Moskau regiert und weil die Amerikaner auf dessen Gescheitheit wenigstens zu reagieren bereit sind. Deshalb seien auf einmal die Probleme gelöst. Aber der Dritte Weltkrieg ist eigentlich ein völlig überflüssiges Unternehmen. Es kann sehr gut sein, dass er kommt. Aber die Spannung, aus der er hervorginge, die Spannung zwischen den beiden Supermächten, könnte, wie man heute auch sieht, an sich einfach dadurch überwunden werden, dass man anständig und vernünftig miteinander redet. Ich würde sagen, es kommt immer mal wieder jemand, bei dem man das Gefühl hat, der ist endlich gescheit und hat es verstanden. Und dieses Gefühl habe ich in der Tat im Augenblick bei Gorbatschow. Ob er sich durchsetzen wird mit dem, was er verstanden hat, das weiß ich nicht genau. Und was er anstrebt, ist auch nicht ganz genau das, was ich anstrebe. Er hat wahrscheinlich innenpolitisch ziemlich andere Ansichten, als ich sie vertreten würde. Aber ich sehe jedenfalls, dass er sieht, dass für sein Land die Fortführung des Rüstungswettlaufs katastrophal wäre und dass deshalb eine Einigung zwischen den Großmächten auch für sein eigenes Land lebenswichtig ist. Das ist gut. Schon vor etwa 2 Jahren wurde klar, dass sich die Sowjetführung einen grundsätzlichen Wandel ihres Verhältnisses zu Westeuropa weniger von neuen außenpolitischen Initiativen verspricht, als vielmehr vom Abbau der militärischen Konfrontation in Europa. In immer neuen Reden und Anstößen hat Gorbatschow ein Konzept entwickelt, das nach seiner UN-Rede vom vergangenen Mittwoch nun auch in Details bekannt ist. In ganz Europa, vom Atlantik bis zum Ural, soll die konventionelle Rüstung so stark zurückgestutzt werden, dass sowohl Warschauer Pakt wie auch die NATO nur noch verteidigen, nicht aber mehr angreifen können. Der auf einem Rüstungssektor jeweils stärkere soll auf das Niveau des Schwächeren herunterrüsten. Was bedeutet diese Abrüstungsinitiative Gorbatschows für die Militärpolitik, was für die NATO? Welche innenpolitischen Konsequenzen hat das für den eh nicht sehr ausgeprägten Wehrwillen in der Bundesrepublik? Darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Ich begrüße dazu im Studio in München Dr. Josef Joffe, den Ressortchef Außenpolitik der Süddeutschen Zeitung, und Dr. Alfred Mechtersheimer, Leiter des Starnberger Forschungsinstituts für Friedenspolitik und Bundestagsabgeordneter für die Grünen, in unserem Bonner Studio Professor Klaus von Weime, Sowjetunion-Experte am Institut für politische Wissenschaft der Universität Heidelberg. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend. Ist das jetzt nun der historische Durchbruch in der Geschichte der Abrüstung, wenn Gorbatschow ankündigt, eine 500.000 Sowjetsoldaten, das ist mehr als die ganze Bundeswehr, werde ausgemustert von den 15 in der DDR, Tschechoslowakei und Ungarn stationierten sowjetischen Panzerdivisionen, werden 6 aufgelöst. Herr Dr. Mechtersheimer, was bedeutet Gorbatschows einseitige Abrüstungsinitiative militärstrategisch und verteidigungspolitisch? Zunächst einmal ist es eine Verbriefung des ja vorher schon erklärten politischen Willens, das Instrument Krieg, also Militär, nicht mehr als Mittel der Politik verwenden zu wollen. Vorher war das erklärt, viele haben es geglaubt, ich war auch davon überzeugt, dass das ernst gemeint war, aber jetzt ist es sozusagen unter Beweis gestellt, denn wer mit dem Instrument Krieg Politik machen will, rüstet nicht einseitig ab. Für mich bedeutet diese einseitige Maßnahme eine ganz neue Qualität in der Abrüstungsdebatte, weil Gorbatschow ja hier erstmals nicht ein Angebot gemacht hat, zu dem man sich so oder so verhalten kann, sondern Gorbatschow hat angekündigt, ich rüste ab. Und damit ist, wenn es überhaupt noch einen Anlass für Sorge wegen eines Angriffs gegeben hat, damit der Beweis erbracht, dass es eine Angriffsgefahr aus dem Osten für die Bundesrepublik und den Westen nicht mehr gibt. Herr Dr. Joffe, ist das Angebot von Gorbatschow der entscheidende Durchbruch zu einer Sicherheitspolitik, die auf die Fähigkeit zu Angriff und Invasion verzichtet? Ich möchte erst meinem Vis-à-vis widersprechen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger erster Schritt, fast essbar kein historischer Schritt. Die Sowjetunion hat in den 50er Jahren mehr als 1 Million Mann abgerüstet und hat dann wieder hochgerüstet auf 5 Millionen. Und es ist heute, trotz dieses ersten Schrittes, noch keine neue Qualität da, denn es sind 10% weniger insgesamt, 10% weniger von einer in Europa, 50.000, nicht 500.000. Und qualitativ hat sich bisher, ich sage bisher, nichts getan, was die Fähigkeit der Sowjetunion zur Invasion beschneiden würde. Herr Professor von Weime, da liegt im Grunde Herr Joffe ja sehr ähnlich mit Verteidigungsminister Scholz, der auch sagte, der angekündigte Truppenabzug ändere grundsätzlich nichts an der Bedrohung aus dem Osten. Aber es stellt sich die Frage, ist das im jetzigen Moment eine kluge politische Antwort? Vielleicht würde Herr Joffe das nicht bedauern, wenn er in der Nähe des Verteidigungsministers wäre, aber Ihre Frage war ja, gibt es einen Durchbruch? Und in 2 Punkten sehe ich schon so etwas, obwohl man über einen Durchbruch eigentlich erst reden kann, wenn man daraus auch Erfolge sieht. Aber erstens ist eine Antizipation und ein Eingehen auf die westlichen Ängste, und da ist schon eine neue Qualität, das kann ich nicht mit den alten Chruschtschowschen Maßnahmen vergleichen. Und das Zweite zeigt mir dann die Gegenreaktion, was die NATO für Wien vorgeschlagen hat. Binnen wenigen Stunden hat man nicht nur das positiv aufgenommen, sondern mit eigenen Vorschlägen beantwortet, dass doch da etwas in Gang gekommen ist, das mit den früheren, mehr propagandistischen Maßnahmen nicht zu vergleichen ist. Wie beurteilen Sie denn, Herr Mechtersheimer, diesen Vorschlag, den Herr von Weime gerade angesprochen hat, der NATO-Außenminister? Es heißt da, die Obergrenze für Panzer in Europa soll auf 20.000 auf jeder Seite zurückgefahren werden. Das würde immerhin beim Warschauer Pakt eine Einbuße um 33.000 Panzer bedeuten, im Westen nur 2.000, weil es da einen so gewaltigen Unterschied in der Panzerstärke gibt. Ist das realistisch und vernünftig? Naja, das ist ja mittlerweile durch den Vorschlag von Gorbatschow etwas schwer zu beantworten, denn das, was Gorbatschow getan hat, ist im Grunde nichts anderes, als was die NATO vorgeschlagen hat. Denn sie hat ja kein Abrüstungskonzept angeboten, sondern im Grunde nur die Sowjetunion aufgefordert, zurückzugehen. Man selbst wollte eigentlich nicht wesentlich mehr als 5% des eigenen Bestandes aufgeben. Das ist natürlich in der Tat noch alles andere als ein Beginn eines Durchbruchs. Das ist im Grunde nur das Bekenntnis, dass man bereit ist zu verhandeln. Das ist für die NATO schon relativ viel, aber bedauerlich ist eben die Reaktion, dass man sagt, recht so, Sowjetunion, richtiger Anfang, mach weiter. So hatte ich mir das Konzept von einseitigen Abrüstungsschritten eigentlich nicht vorgestellt, dass A, einseitig abrüstet und B, darauf nicht sagt, jetzt mache ich auch etwas, sondern B sagt, recht so, mach ruhig so weiter. Das ist natürlich eine absurde Situation, in der wir uns befinden, dass ein sehr positiver, gar nicht zu erwartender Schritt, in der Qualität neuer Schritt, nicht adäquat von der anderen Seite beantwortet wird, sondern sozusagen als Bestätigung der eigenen Politik. Ein Argument noch, wenn es auch wirklich nur 10% sind, sein sollten, ist ja alles sehr schwer zu messen in diesem Bereich, dann bedeutet das dennoch eine relative Vergrößerung des westlichen Potenzials. Denn man ging ja immer von dieser Vorstellung des Gleichgewichts und der gegenseitigen Balance aus. Wenn also da drüben weniger ist, auch wenn es nur 10% sein sollten, bedeutet das doch eine Verschiebung. Und das ist doch eigentlich eine Maßnahme, die daran gemessen, nicht nur militärisch, sondern weit darüber hinaus eine erhebliche Signifikanz hat. Ja, Herr Dr. Joffe, wäre das nicht jetzt in der Tat fällig, dass auch der Westen einseitig mal einen Abrüstungsschritt anbietet? Zum Beispiel im Bereich der offensiven Luftstreitkräfte. Ja. Da gibt es ja wohl eine Überlegenheit der NATO. Ich verstehe die Logik dieses Arguments nicht. Wir haben ja schon etabliert, dass gerade bei den Panzern die Überlegenheit des Warschauer Pakts bei 2,5-3:1 liegt. Und ich finde, dass die Antwort der NATO, dass wir sagen, lasst uns jetzt weitermachen, lasst uns auf ein niedriges, gleiches Niveau zurückgehen, das ist vernünftige Politik, denn vernünftige Sicherheitspolitik, die auch die Abrüstungspolitik informieren muss, hängt nur von einem Gleichgewicht der Kräfte ab. Also ich finde, dass die NATO sehr schnell und sehr schön reagiert hat. Und ich glaube nicht, dass wir die Logik jetzt dahingehend verstehen müssen, dass jetzt haben die was gemacht, jetzt müssen wir auch abrüsten. Haben Sie die Flugzeuge angesprochen? Gut, wenn man es dreht und wendet, kann man sagen, es gibt bei den sogenannten Angriffsflugzeugen, hat die NATO einen leichten Vorteil. Okay, warum nicht dasselbe Prinzip, was ich gerade angeführt habe, auch auf dem Sektor anwenden, wo die NATO einen numerischen Vorteil hat? Absolut d'accord. Das heißt aber praktisch? Wie wäre es mit der Marine zum Beispiel auch? Das ist doch eine der Befürchtungen der sowjetischen Seite, die erst unlängst in Stockholm wieder geäußert wurden. Wie meinen Sie das jetzt? Dass auf dem Marinesektor in fast allen Bereichen eine gewisse westliche Überlegenheit ist. Ich bin mit Ihnen einer Meinung, dass der Westen jetzt so wenige Teile hat, wo er drastisches Übergewicht hat, dass er nicht eine gegenspektakuläre Maßnahme nehmen konnte. Aber vielleicht eine Goodwill-Zeichen in einem Bereich, da würde ich mit Herrn Mechtersheimer einig sein, hätte vielleicht die Sache noch ein bisschen schneller vorangebracht. Darf ich vielleicht einen konkreten Vorschlag machen? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man im Bereich der Luftrüstung, wo ja ohnehin ein ungefähres Gleichgewicht mehr oder weniger anerkannt ist, man auf die spezifische Fähigkeit des Eindringfluges verzichtet. Und das heißt nichts anderes, als darauf verzichtet, den Tiefflug zu üben. Damit würde man nicht nur ein sehr wichtiges Signal gegenüber der Sowjetunion, den Warschauer Paktstaaten geben, sondern gleichzeitig auch noch im eigenen Land ein enormes Problem lösen. Aber dazu ist offenkundig ein politischer Wille erforderlich, der zumindest derzeit in Bonn und erst recht nicht in den anderen westlichen Hauptstaaten vorhanden ist. Ja, wir sollten noch einmal über einen Begriff reden, der immer wieder jetzt diskutiert wird, wenn wir von einer strukturellen Nicht-Angriffsfähigkeit sprechen. Zum Beispiel die Sowjetunion würde jetzt abrüsten und das Ziel wäre eine defensive Verteidigung. Eine Situation, wo eine Armee aufgebaut wird, die wohl verteidigen, aber nicht mehr angreifen kann. Gibt es denn so etwas, Herr Dr. Joffe? Ich habe da meine Zweifel, weil es keine eindeutig und keine Unterscheidung gibt zwischen einer Angriffswaffe und einer Verteidigungswaffe. Nehmen Sie den Panzer. Er ist einerseits eine klassische Angriffswaffe, die klassische Angriffswaffe par excellence. Andererseits ist es auch eine klassische Verteidigungswaffe gegen angreifende Panzer. Nehmen Sie die Geschichte mit den Flugzeugen, wo die Sowjetunion sagt, wir, also der Westen, hätte mehr Angriffsflugzeuge, sie hätten mehr Verteidigungsflugzeuge. Nur diese Unterscheidung verschwimmt durch Technologie. Es gibt mittlerweile viele Flugzeuge, die beide Rollen auf sich nehmen können. Überdies, selbst wenn wir es unterscheiden könnten, auch ein verteidigendes Flugzeug kann eine Angriffsfunktion wahrnehmen, indem sie über dem Territorium des Gegners dessen Luftmacht abfängt. Also die Sache ist sehr kompliziert. Trotzdem würde ich sagen, wenn ich entscheiden müsste, würde ich sagen, lass uns Panzer zurücknehmen, lasst uns mechanisierte Kräfte zurücknehmen, lasst uns Artillerie zurücknehmen, denn diese sind außerordentlich mobil und diese sind die einzigen Waffen, die es gibt, mit denen man Territorium erobert und hält. Den Faktor Überraschung kann man sehr wohl beschränken, indem etwa die Sowjetunion Truppen aus Osteuropa zurückzieht, mehr ins Mutterland. Aber ich wollte von Ihnen, Herr Mechtersheimer, noch mal hören, würden Sie die Chance sehen, eine defensive Armee aufzubauen, von der jetzt Gorbatschow auch gesprochen hat, dann müsste man im Grunde auch Begriffe wie Vorneverteidigung oder Vorwärtsverteidigung über Bord werfen. Ja, also ich bin grundsätzlich aus politisch-psychologischen Gründen sehr dafür, an diesem Element anzusetzen. Was ist eher zum Angriff, was ist eher zur Verteidigung geeignet? So in dieser puristischen Form, wie Herr Joffe das eben diskutiert hat, hat er sicher recht, aber es geht darum, ob ein Waffensystem tendenziell mehr zum Angriff, zur raumgreifenden Offensive, von der ja immer gesprochen wurde, geeignet ist oder nicht. Das ist sehr wichtig, wenn das diskutiert wird. Allerdings gehe ich davon aus, dass auch ein Krieg mit nur defensiven Waffen, schon da spürt man ja die Widersprüche, nicht geführt werden kann in einer Region wie Mitteleuropa. Wir haben längst das Phänomen einer strukturellen Nicht-Kriegführbarkeit. Das heißt, es geht gar nicht, das zu machen, was man plant. Und das gilt dann egal, ob für Atom- oder konventionelle Waffen. Das gilt dann auch für den sogenannten nur defensiven Krieg, sodass ich darauf keine Energien konzentrieren würde. Es heißt im Grunde nur eine Forderung zu stellen, nämlich Reduktion, so schnell es irgendwie geht. Und wenn man das als Prozess versteht und als Beidseitigkeitsangelegenheit, was ja sonst bei den Verhandlungen auch gilt, dann muss der erste Schritt durch einen zweiten, ungeachtet seines Ausmaßes, schon aus psychologischen Gründen beantwortet werden. Und die Bevölkerung wartet darauf, dass die NATO das tut. Ich halte diese Politik der NATO, der nicht richtigen Reaktion, für selbstschädigend, auch für die NATO selbst. Ja, Herr Joffe, es gibt ja da offenbar einen großen Unterschied zwischen den Verteidigungspolitikern und Militärs auf der einen Seite und den Außenpolitikern auf der anderen. Und da im Osten wie im Westen. Der Generalstabschef Achomejew ist zurückgetreten, weil er nicht einverstanden war mit Gorbatschow. Auch sind die Äußerungen von der Minister Scholz oder des NATO-Generalsekretärs Werner viel skeptischer, wie jetzt die Euphorie von Außenminister Genscher. Sind die Außenpolitiker denn naive Idealisten und die Verteidigungspolitiker die Realisten? Verteidigungspolitiker müssen sich leider immer an den pessimistischeren Annahmen ausrichten als andere. Ich kann nicht für Herrn Genscher sprechen. Ich weiß nur, dass der Prozess der Abrüstung muss sich an folgenden Kriterien orientieren. Es muss hinterher mindestens genauso viel Sicherheit da sein und mindestens genauso viel Stabilität. Stabilität heißt, dass keiner einen Anreiz hat, den anderen angreifen zu wollen. Dieses ist kein Problem für populistische Stimmung. Es ist leider doch ein Problem vom Bohren von harten, dicken Brettern. Und nur ein Beispiel zu nennen, die berühmt-berüchtigten MBFR, die Truppenreduktionsverhandlungen in Wien, haben seit 15 Jahren keinen einzigen Panzer, keinen einzigen Soldaten abgerüstet. Dies sollte doch zumindest ein Hinweis dafür sein, dass echte, stabilitätserzeugende Abrüstungspolitik ein sehr langwieriger, ein sehr, sehr komplizierter Prozess ist, der durch Einseitigkeit eventuell angeregt werden kann. Nur es gibt zu viele Beispiele in der Geschichte, wo einseitige Schritte nicht wiederholt worden sind von der anderen Seite. Ja, Herr Professor von Beime, das würde mich jetzt interessieren. Die MBFR-Verhandlungen sind ein gutes Beispiel. Da wird seit Jahren diskutiert. Und jetzt soll dieser Prozess, der jetzt so lebendig angestoßen wurde von Gorbatschow, einmünden in diese Wiener Konferenz zur konventionellen Rüstungskontrolle in Europa im kommenden Frühjahr. Wird nicht da auch wieder endlos im Kreise gedreht und statt dass wir eine politische, engagierte Gegenreaktion anbieten? Ja, MBFR ist ja nur die eine und die ganz negative Erfahrung, die wir in Wien gemacht haben. Mit der KLK haben wir ja bessere Erfahrungen. Aber ich würde davor warnen, das eine oder das andere zu verketzern. Die großen, spektakulären Vorstellungen der Chefs der Supermächte, dafür haben wir Beispiele, dass das auch schiefgehen kann, wie in Reykjavik. Und wir haben andererseits in Stockholm durchaus ein positives Beispiel für Konferenzdiplomatie, wo vergleichsweise viel rausgekommen und ist. Den INF-Vertrag. Und im Ganzen würde ich sagen, natürlich ist das dann peinlich, wenn das dann wieder in die tägliche Routine der Konferenzdiplomatie zurückgegeben werden muss. Aber die großen Durchbrüche, die spektakuläre Dinge, insbesondere bei Gipfelkonferenzen, kann man nun nicht jeden Tag erwarten. Da verschleißt sich manches und da wird auch vieles für die Öffentlichkeit und die Propagandafunktion gemacht, was nachher nicht tragbar ist. Herr Joff hat gerade vom Bohren dicker Bretter gesprochen. Es wird eine wichtige und lebhafte Diskussion in der Bundesrepublik sicher schon zum Beginn des nächsten Jahres um die nuklearen Kurzstreckenwaffen geben. Und um die Frage, ob diese Waffen modernisiert werden sollten. Einige wie Wörner treten trotz Gorbatschows Initiative sehr engagiert für die Modernisierung ein. Andere wie Außenminister Genscher halten sie für völlig falsch und wollen diese Waffen reduzieren. Und wieder andere, dazu gehören vermutlich Sie, Herr Dr. Mechtesheimer, wollen sie ganz abschaffen. Ja, diese Kurzstreckenwaffen sind Selbstmordinstrumente. Die kann man rationalisieren und rechtfertigen, wie man will. Wenn sie abgeschossen werden, irgendwo in der Gegend von Baden-Baden, dann treffen sie irgendwo in Bayern Menschen, bringen sie um. Ich kann das im Zusammenhang mit Verteidigung überhaupt nicht wahrnehmen. Abschreckende Wirkung gegenüber der Sowjetunion ist auch enorm reduziert. Und ich freue mich, dass der Protest gegen diese Nuklearrüstung mittlerweile auch von nationalen Kräften geteilt wird, weil die wenigstens an der Stelle begreifen, dass Nuklearwaffen, die einen selbst umbringen, alles andere als Friedensinstrumente sind. Herr Joffe, sehen Sie diese Diskussion um die nuklearen Kurzstreckenwaffen am Rande? Kurzstreckensysteme wie Artillerie sind in der Tat Selbstmord und selbstabschreckende Waffen, deshalb würde ich sie auch ganz gern reduzieren. Ich möchte auch ganz gern diese Lance-Raketen mit ihren 80 oder 90 Kilometern oder 100 Kilometern Reichweite loswerden. Ich bin dafür, dass wir dieses Potenzial, dieses selbstabschreckende Potenzial sehr scharf verringern. Warum nicht ganz abschaffen? Und dafür längerreichende Waffen in kleiner Quantität hier behalten. Denn trotz Gorbatschow, trotz der großen Euphorie, trotz der vielversprechenden Anfänge, darf man nicht vergessen, dass die Sowjetunion mit oder ohne INF ein sehr, sehr starkes und sehr sophisticated Potenzial hat, mit dem ganz Europa bedroht wird. Und deshalb würde ich gerne eine Minimalabschreckung hier in Westeuropa behalten, die weiter reicht als von Baden-Baden nach Bayern. Also ein bisschen Selbstmord und vielmord. Lassen wir das mal. Das war die Konsequenz. Das war eine rhetorische Frage. Meine Herren, wir sollten über die militärstrategische Perspektive hinaus auch darauf schauen, was Gorbatschow in seiner Rede über seine politische Vision gesagt hat. Er sprach von einer Welt der Demokratien, in der man international zusammenarbeiten werde, ohne Androhung von Gewalt. Eine Entwicklung auf Kosten von anderen Staaten dürfe es dann nicht mehr geben. Ist das Propaganda, Herr Professor von Weimar, oder der ehrliche politische Wille zur Versöhnung und alltäglichen Zusammenarbeit der östlichen und westlichen Welt? Ich halte das nicht für Propaganda, aber ich halte es zugleich für den am wenigsten neuen Teil seiner Rede. Mhm. Er hat im Grunde das Prinzip der Interdependenz bereits vor 2 Jahren verkündigt. Er hat da sozusagen gewisse Theorien aus Amerika aufgenommen und das finde ich sehr gut. Vielleicht neu ist in der letzter Zeit, dass er das Suffizienzprinzip, also das Ausreichendes da sein muss, nicht aber auf jedem Bereich nun gleichgezogen werden muss. Da hat er eine ganze Menge Dinge aufgenommen, die bei uns in der progressiven Debatte eine Rolle spielen. Aber nichts ist erstmals in dieser Rede aufgetaucht. Den subjektiven Willen würde ich ihm, zur Ehrlichkeit, spricht ihm, glaube ich, kaum noch einer ab. Nachdem das Kräfteverhältnis zwischen östlichem und westlichem System in Moskau lange Zeit nach militärischem und eher klassenkämpferischem Geländegewinn bemessen wurde, spricht jetzt Gorbatschow von Aspekten der wirtschaftlichen Stärke, der politischen Überzeugungskraft und auch der inneren moralischen Gesundheit. Kann man so weit gehen, Herr von Weimar, dass man nun vom Ende des Klassenkampfes und des Imperialismus sprechen darf? Nun, das Wort Klassenkampf kommt schon immer noch manchmal vor, aber viel bedeutender finde ich, dass die friedliche Koexistenz sozusagen in den Hintergrund tritt und dass Interdependenz an ihre Stelle tritt. Mhm. Und was ich noch für wichtiger halte, ist, dass im Grunde die Visionen einer teleologischen, auf ein Ziel gerichteten Geschichtsauffassung mehr und mehr im Orkus verschwinden. Es wird nicht mehr vom Kommunismus geredet. Andere Länder wie die DDR machen das klammheimlich, dass sie ihre Institute, die Kommunismus hießen, in Sozialismus umnennen. Ein ähnlicher Prozess vollzieht sich zurzeit in der Sowjetunion. Und das finde ich viel bedeutender als eine oder andere spektakuläre Ankündigung. Schauen wir nochmal auf die Innenpolitik bei uns. Gestern sagte ein Offizier auf der Kommandeurstagung der Bundeswehr in Würzburg, Gorbatschows geschickte Abrüstungspolitik, aber auch die schrecklichen Unfälle dieses Jahres mit Militärfliegern und die zuweilen recht unflexible Haltung der Harthöhe lassen den Mann auf der Straße zu Recht fragen, was das alles soll, was die Militärs da so machen. Herr Dr. Joffe, immer weniger Leute haben eine positive Einstellung zum Verteidigungsauftrag der Bundeswehr und immer mehr Jugendliche lehnen den Wehrdienst ab. Ist die Bundeswehr denn in einer